1976. Gemeindeeigentum darf kein Privateigentum werden. Die Besetzer und Besetzerinnen des Auslandsschlachthofs demonstrieren gegen den Verkauf des Areals an den Textilgroßhändler Schöps.